Ende gingen mir die Fragen aus und mein Herr fragte mich schweigend. Etwas sollst du korrigieren, sprach er, sofort rief ich verzückt. Ändere das Ende deines Films, kein Theaterstück, sondern eine Messe. Ich verstand, er meinte jenes Drehbuch, das ich für meine Arbeit in Portugal erhielt. Die Geschichte der Lucrezia de Leon Prophetie, die sich als Pepsin erklärte und eine Verschwörung gegen den König von Spanien ablehnte, als sie erfuhr, sie müsse ihn töten. Lucrezia wurde verurteilt, doch Imaginación, Stimme Gottes, vom Schöpfer vor der Menge gerettet, der jene schützt, die dem Verbrechen entsagen. Petrus Romanus Werken, ein Film, der die Nationen erschüttern wird.